das nur im Licht einer Nacht mit uns zweien geschah. Schon erhebt sich der Tag, wie weich das Mondlicht fällt, der Vogel spricht im Sternenlicht, wie bebe ich, ich brauche dich, wie zwei Hälften der Welt. Sonne, eins mit